7. Schon, gleich. Ja. 10. Funktionieren. Funktionar. Sie können, als Anrede. Pot. Lassen, aber auch schicken und befehlen. Mandar. Reparieren. Reparar. Laut. Barulhento. Wechseln. Mudar. Ich werde es reparieren lassen. Vou mandar reparar. Ich werde reparieren. Vou reparar. Grammatik, Seite 64. Möglich. Possível. 11. Fernsehen. Ver televisão. Sehen. Ver. Rezeption. A recepção.